Eltern und Kinder. Zu den Ordnungen der Liebe zwischen Eltern und Kindern gehört als erstes, dass die Eltern geben und die Kinder nehmen. Die Eltern geben ihren Kindern, was sie vorher von ihren Eltern genommen haben und was sie als Paar der eine vom anderen nehmen. Die Kinder nehmen in erster Linie ihre Eltern als Eltern und in zweiter Linie alles, was ihnen die Eltern sonst noch geben. Dafür geben die Kinder, was sie von ihren Eltern bekommen haben, später an andere weiter. Vor allem als Eltern an eigene Kinder. Wer gibt, der darf geben, weil er vorher genommen hat. Und wer nimmt, der darf nehmen, weil er später auch gibt. Wer früher war, der muss mehr geben, denn er hat auch schon mehr genommen. Und wer später kommt, der muss noch mehr nehmen. Doch wird auch er, wenn er genügend genommen hat, später den späteren geben. So fügen sich alle, ob sie nun geben oder nehmen, der gleichen Ordnung und folgen dem gleichen Gesetz. Diese Ordnung gilt auch für das Geben und Nehmen zwischen Geschwistern. Wer früher da war, muss dem späteren geben. Und wer später kommt, muss vom früheren nehmen. Wer gibt, der hat vorher genommen. Und wer nimmt, der muss später auch geben. Daher gibt das erste Kind dem zweiten und dritten, das zweite nimmt vom ersten und gibt dem dritten, und das dritte nimmt vom ersten und zweiten. Das ältere Kind gibt mehr und das jüngere nimmt mehr. Dafür pflegt das Jüngste sehr oft im Alter die Eltern.